also pfeiltechnisch weiß ich jetzt nicht mehr, ob die so gut war, aber allein vom Unterhaltungsfaktor. Doch, waren sie auch. Okay, dann gehen wir ruhig auf 5. Überzeugt. Und das für den Filler, schämt euch. Hallo und herzlich willkommen zum 69. ConanCast. Heute mal wieder ein Themenpodcast, in dem wir genauer auf die Mystery-Touren eingehen wollen, die jedes Jahr im japanischen Anime laufen. Und das mache ich heute wie gewohnt nicht allein, denn mit dabei ist auch Marcel. Ja, hallo. Dann begrüße ich unseren Stargast Kevin. Oh, schon so früh. Wunderschönen guten Abend. Ausnahmsweise, ja. Denn wir haben auch noch mit dabei unseren Altmoderator. Das ist Christian. Hallo Christian. Hallo. Nach langer Zeit mal wieder. Hallo. Ja, freut mich auch sehr. Hallöchen, Christian. Und mit dabei ist heute auch noch als Gast Bianca. Hallo Bianca. Hallo. Ja, da dich die Zuhörer noch nicht kennen werden, wäre es sicherlich gut, wenn du dich mal kurz vorstellen könntest. Okay, also ich heiße Bianca. Man kennt mich im Conan-Forum und unter fanfiction.de als Aikorikari. Ich bin 20 Jahre alt, wohne in Australien und bin zu Conan gekommen. Da war ich 8 Jahre alt und habe die ersten Folgen auf RTL 2 gesehen. Dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit der Einleitung zu den Mystery-Touren. Da sollten wir zuerst einmal klären, was denn überhaupt Mystery-Touren sind. Ich denke, viele werden diesen Conan-Cast hören, ohne zu wissen, was eine Mystery-Tour wirklich ist, wenn sie nur den deutschen Manga oder Anime kennen, denn dort ist der Begriff der Mystery-Tour bisher noch gar nicht gefallen. Wenn ihr schon wissen solltet, was eine Mystery Tour ist, dann umso besser, dann könnt ihr eigentlich ein bisschen vorspulen, 10 Minuten, oder auch gerne anhören, was wir zu sagen haben, wenn ihr uns gerne zuhört. Bei den Mystery Touren handelt es sich nämlich um eine Serie innerhalb der Filler-Episoden, also die Filler-Episoden sind ja all die Episoden, die nicht von Gosho Aoyama entworfen worden sind, sondern von den Anime-Produzenten ausgedacht worden und damit nicht auf Grundlage von Aoyamas Manga basieren. Ja, die Mystery-Touren werden seit 2008 jährlich in Japan ausgestrahlt. Das geschieht dann meist im November oder Dezember. Das ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie sich das dann gerade in den Episodenplan gut einfügen lässt. Da sind immer zwei Episoden. Das heißt, ein erster Teil und dann ein zweiter Teil, wo der Fall dann auch abgeschlossen wird. Und dann ist die Mystery-Tour auch vorbei und es geht im nächsten Jahr mit der nächsten Mystery-Tour weiter. Wir hatten bis jetzt 6 Mystery-Touren seit 2008. Die letzte lief eben im November oder Dezember 2013. Ja, November und Dezember sogar dieses Jahr. Ausnahmsweise, ja. Und die für 2014 wurde bisher noch nicht angekündigt, aber man kann sehr sicher sein, dass es auch dieses Jahr wieder eine Mystery Tour geben wird. Und ja, bei der Mystery Tour, was die denn so von anderen Episoden unterscheidet, ist eigentlich, dass es ein spezielles Ermittlerteam gibt, das meist aus Conan, Ran und Kogoro besteht und die eben in verschiedene Städte oder Präfekturen in Japan reisen, die erkunden und dort gewisse ja, mysteriöse Fälle lösen, so wie in einem ganz normalen Fall auch, also Conan on Tour sozusagen. Dann schauen wir mal kurz, wie sich denn die Mystery Tour entwickelt hat. Bereits vor der ersten Mystery Tour 2008 gab es nämlich schon zahlreiche Formate, die sich als Mystery Tour bezeichnen ließen, aber nicht offiziell unter dem Titel Mystery Tour liefen. Zum Beispiel die beiden deutschen Episoden, also die schon ins Deutsche übersetzt wurden, Mord in Dichterkreisen, die sicherlich einige von euch auch kennen dürften, auch wenn sie mit der Szenerie der Mystery Tour nicht vertraut sind. Und später entschied man sich dann dazu, eine offizielle Mystery Tour pro Jahr einzuführen, die eben aus zwei Episoden besteht. Vorher war es auch nicht üblich, die Mystery Tour eben auf zwei Episoden aufzuteilen. Da war es auch manchmal so, dass es einfach eine Episode gab, die dann als sozusagen Mystery Tour lief. Eben seit 2008 sind es genau zwei Episoden und auch ein jährlicher Rhythmus wurde dann eingeführt. Zudem ist noch eine Besonderheit, dass seit 2008 jeweils ein bis zwei Orte bereist werden oder jeweils eine Präfektur, was vorher nicht der Fall war. Das heißt, Conan und Kogoro waren dann immer unterwegs, aber es gab kein klares Reiseziel. Das ist jetzt seit 2008 anders. Es gibt immer ein festes Ziel, das vorher auch bekannt ist. Es gibt nämlich in Japan auch eine reale Mystery Tour, zu der wir später noch kommen werden. Da ist dann auch der Ort vorher schon festgelegt. Und das ist eigentlich so das, was die Mystery Tour an sich ausmacht. Weitere Aspekte sind dann noch, dass es häufig Entführungen gibt beispielsweise, aber nicht in jedem Fall. Das heißt, es kann auch Mord sein. Anderes gab es, glaube ich, gar nicht. Ja, es sind auch oft so Schnitzeljagden oder Schatzsuchen, ist mir auch noch aufgefallen, nicht? Das passt ja immer ganz gut zusammen. Es geht ja bei den Mystery-Touren auch darum, dass man so Städte erkundet. Und wenn man so eine Schnitzeljagd hat, dann bereist man natürlich so viele Sehenswürdigkeiten und Orte. Deswegen eignet sich das auch immer ganz gut. Ja, die es natürlich auch wirklich gibt, ne? Also für Japaner durchaus, würde ich behaupten, eine malerische, eine schöne auch Möglichkeit, mal Japan vom Fernseher aus zu erkunden. Von seinem Lieblingsanime vielleicht aus. Also wenn ich mir vorstellen würde, ein Trickfilm, ein deutscher Trickfilm mit irgendeiner Mystery-Tour jedes Jahr, mal in Baden-Württemberg, in Schleswig-Holstein, mal in Bayern auf einmal, wäre eine coole Idee eigentlich. Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es auch sehr interessant, die japanischen Städte jeweils ein bisschen genauer anzugucken. Kann man natürlich nicht so viel mit verbinden, wenn man die Städte selber nicht kennt oder gar keine annähernde Verbindung zu diesen Städten hat. Aber an sich schon eine nette Idee, da auch immer ein bis zwei Städte einzubauen. Da kann man sich auch vorher schon drauf freuen. Denn der Ort der Reise ist jeweils schon bekannt im April durch die reale Mystery Tour, also die man auch wirklich erleben kann, wo man dann hinreisen kann, wo wir, wie gesagt, später noch zu kommen werden. Ja, also man kann durchaus sagen, man lernt auch sehr viel durch diese Mystery Touren. Also es hat ja einerseits immer diesen geografischen Aspekt, dass man immer Reiseziele kennenlernt. Aber andererseits gibt's auch dann immer viel über die japanische Geschichte zu lernen. Bei der ersten Mystery Tour zum Beispiel ist es schon im Titel, die Meiji-Restauration wird da genauer behandelt im 19. Jahrhundert. Und da später werden dann auch immer wieder Personen hervorgehoben aus der Geschichte, die wichtig waren. Ja, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir mal über zur Besprechung der einzelnen Mystery Touren, also zu allen 12 Episoden. Wir werden das natürlich wieder so behandeln, dass wir nicht spoilern. Das heißt, wir werden nicht verraten, wie die jeweilige Mystery Tour ausgeht. Obwohl man das natürlich schon einigermaßen vorhersehen kann, wenn man das Schema von Filler-Episoden kennt. Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt einmal durch mit der ersten Mystery Tour. Das sind die Episoden 518, 519. Der japanischen Zählweise natürlich, die im Jahr 2008 ausgestrahlt wurden. Und da wird uns jetzt Christian etwas zu erzählen. Genau, die handeln in Tokio, also in der Präfektur Tokio, also eigentlich zu Hause startet die Mystery Tour, kann man dazu eigentlich schon sagen. Und ja, die fängt so an, dass Ran und Sonoko zusammen mit den Detective Boys unterwegs sind, wegen der Geschichtshausaufgabe. Und wie das so immer ist, wenn die unterwegs sind, passiert immer irgendwas, ne? Vor allem, wenn Conan dabei ist. Genau, immer wenn Conan dabei ist, kann man so sagen. Und die werden dann eben Zeuge von einem Überfall. Da wird eine Frau überfallen in der Nähe von einer Sehenswürdigkeit. Und dank Ran, Sonoko und den Detective Boys gelingt es dann denen dann natürlich auch, den Kriminellen dann in die Flucht zu jagen. Aber gefangen haben die den dann nicht genommen oder festgenommen. Und ja, aber die Frau haben sie gerettet. Und die Frau hat denen dann auch gesagt, dass dieser Überfall wahrscheinlich war wegen einem Tagebuch ihres Opas, der verstorben ist. Und dieses Tagebuch gibt eben ein Rätsel auf. Um dieses Rätsel zu lösen, schalten die dann eben noch Kokoro mit ein, natürlich den Meisterdetektiv. Und dann gehen sie eben auf eine Schatzsuche quer durch die Präfektur Tokio zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten dann auch. Das ist ja dieses Merkmal dieser Mystery Tours, wie wir gerade eben schon gehört haben. Und ja, es gibt dann später auch noch eine Entführung, aber genauer, wie das dann ausgeht, möchte ich es natürlich auch dann nicht erzählen. Du bist nicht darauf eingegangen, aber später finden die Kinder und die Erwachsenen einen großen Hinweis auf die Lösung des Falls. Und ich finde, erst ab da wird diese Mystery Tour wirklich spannend. Diese Schnitzeljagd am Anfang finde ich persönlich ziemlich langweilig gehalten. Das hin und her rumgelaufen, aber später, wo dann der Hinweis kommt, wo Conan kombiniert, wo er auch den Hinweis ein wenig, ich sag mal, zerstört und neu anordnet, das hat mir sehr gefallen an der Mystery Tour, muss ich ehrlich sagen. Ja, wenn ich 5 vergeben darf, dann vergebe ich einen. Nein, also 3 würde ich geben. Also wie gesagt, der Anfang war für mich etwas lahm. Gegen Ende hat es dann aber stark angezogen und es hat mir auch dann gefallen. 3 von 5. Gut, also ich fand den Fall eigentlich ziemlich spannend, auch also jetzt entgegen deiner Meinung auch, fand ich den schon am Anfang eigentlich ziemlich gut und interessant. Und ich würde jetzt 4 von 5 geben. Also das ist schon eigentlich eine gute Wertung, denke ich, für einen Filler-Fall. Und also ich habe den schon genossen auf jeden Fall. Ist mein Filler nicht schon 2 von 5 gut? Ja, also, ja, du hast recht. Genau. Ich denke, dann können wir auch schon zur Mystery Tour 2009 gehen. Wer Oh, hat... ja, das wäre natürlich dann meine Vorstellung. Nämlich findet die Mystery Tour von 2009 in Kinosaki in der Präfektur Hyogo statt. Dort geht es erstmal ja ziemlich friedlich los. Ran, Kokoro, also und die Detective Boys sind mit Ai Haibara unterwegs und möchten eigentlich einfach nur entspannen. Dahingehend ist noch zu erwähnen, dass Conan sich auf mysteriöse Weise, die ich nicht erläutern möchte, und die Marcel bestimmt auch nicht erläutern Ja, möchte, zufällig. sein Bein, sein Fuß verstaucht hat. Wie es dazu kam, verrate ich nicht. Jedoch glaubt Kokoro Mori an die Kräfte einer ganz bestimmten Quelle in Hyogo und möchte, dass Conan daran badet und so seine Füße auf wundersame Weise geheilt werden. Dabei bleibt es natürlich nicht, so tritt auch ein neuer Charakter auf, der als freiberuflicher Journalist auftritt. Dieser möchte Kokoro Mori begleiten, quasi den Meisterdetektiv Mori beim Urlaub machen. So filmt, also fotografiert er ihn beim Bier trinken, beim Sake trinken, beim Baden im Wasser, beim Bier trinken, beim Sake trinken, beim Baden im Wasser, beim Bier trinken, beim Sake trinken, beim Baden im Wasser, beim Bier trinken, beim Sake trinken, beim Baden im Wasser, beim Bier trinken, beim Sake trinken, beim Baden im Wasser und so weiter. Und später geht es natürlich auch weiter. Ran trifft auf ein Mädchen namens Haruna. Diese streunert durch die Stadt Kinosaki und wird dabei von einer mysteriösen Person verfolgt. Ja, also wir kommen schon langsam dem spannenden Teil der Mystery Tour näher. Jedoch ist es so, dass diese Haruna ganz bestimmte Ziele verfolgt. Sie streunert nämlich umher an bestimmte Tempel, betet dort, hat aber auch einen bestimmten Plan, den sie verfolgt. Da haben ihre Eltern eine große Rolle, aber auch eine gewisse Statue, die sich Regenbogenkind nennt und aus zwei Teilen besteht, quasi dem Regenbogen der Mutter und dem Kind, ja, dem Kind. Und wie es da mit der Skulptur mit Haruna, mit einer möglichen Entführung weitergeht, das möchte ich eigentlich nicht verraten. Aber was ich verraten kann, nicht nur Haruna, auch Ranmori und die anderen kommen mächtig in Gefahr. Ja. Ich würde in dem Fall auf jeden Fall 4,5 von 5 Sternen geben. Ich muss einfach sagen, ganz am Anfang dachte ich, oh Gott, ja. Aber wenige Minuten später hat sich bei mir alles umgestimmt. Mir ist auch der Fall sofort wieder eingefallen. Und da auch ein paar Gastcharaktere aus Osaka auftauchen. Also, mein lieber Mann, da ist wirklich gutes Flair dabei. Gute Charaktere sind dabei. Ja, also. Ich würde sagen, rundum zufrieden kann man sein mit dem Fall an sich, mit der Charakterauswahl, mit der Auflösung auch, mit den Gegebenheiten des Falls, die ich aber nicht weiter erläutern möchte. Und ja, 4,5 von 5. Dem stimme ich Und ich zu. übergebe weiter an Marcel, glaube ich. Ja, genau. Und wie Chris auch so ein bisschen zugestimmt hat, eben im Hintergrund, stimme ich auch dem Kevin sehr, sehr gerne zu. Mich hat der Fall ja auch sehr überzeugt. Allein schon der Titel, so Storch Mystery Tour, da gab es ja auch so ein bisschen, naja, am Anfang, wo Conan denn in den heißen Quellen war und du eben gesagt hast, er hat sich verletzt Ja, da und er möchte war das dann. Wortspiel von Mori dann, ja. Und Genau. da wollte ich eigentlich, ja. Ja, Also ich ich denke. erkläre es gerne. Kokoro Mori, wie gesagt, glaubt nicht nur an die Kraft dieser einen Quelle, er vergleicht Conan Edogawa auch mit einem Storch, ja. Das hat mich persönlich auch an eine andere Anime-Episode erinnert, die es auch schon in Deutschland gibt, in der Conan verglichen wird mit einem Strauß. Wenn ich mich recht erinnere, war das von Jodie Starling. Ah ja, das kann gut Ich glaube, sein. sie hat da mal was Ist immer bei gesagt mir. und dann hat sich Colin als Strauß gesehen. Ich fand diese Szene einfach nur wundervoll. Und die erinnert einen leicht auch an die Storchszene in dieser Mystery Tour 2009. Ja, und du hattest ja auch schon angesprochen, wie es zu dieser Storchverletzung kommt. Ja. Ich will jetzt da auch nicht spoilern. Ich halte mich da auch zurück. Aber ich muss auch sagen, ich war sehr überrascht, was da denn passiert ist, also wie es Das dazu war typisch kam. Filler. Ja, typisch Filler, typisch Mann, könnte man beinahe meinen. Es hat mich so an eine andere Also typisch Episode. Hetero-Mann, um es mal so zu sagen. Also es war auf jeden Fall sehr überraschend und hat mich an eine andere Ja. Episode erinnert, wo auf einmal Subaru Oki in einem Filler drin vorkam. Aber hier war es ein bisschen anders. Aber auch sehr, sehr, sehr interessant. Philipp, kennst du die Folge? Nee, die kenne ich gar nicht. Marcel hat mir immer schon Oh. gesagt, dass es eine Filler-Episode mit Okia gibt, aber ich habe noch nicht rausgefunden, welche das war. Das war nur, glaube ich, ganz kurz. Ich glaube 536 oder so, irgendwas Ach mit dem so, Garten. und 37, ne? Aber. Nee, jetzt, dein Kommentar ist offen gegeben, aber wie wäre es noch mit der Bewertung, Marcel? Ja, so allein vom Comedy-Faktor Der ist es ja sehr. durchaus, ja, dabei war. Ich meine, so wie Kokoro die ganze Zeit sich verhält und da vor laufender Kamera sich besäuft und das Ja, der wie auch schon gesagt, alles ja, gesagt. genau. Sake und Bier und Sake und Bier, ja. Ja, allein dafür gibt's schon 4 bis 5, also die Episode, also pfeiltechnisch weiß ich jetzt nicht mehr, ob die so gut war, aber allein vom Doch, war sie auch. Unterhaltungsfaktor. War sie auch. Okay, dann gehen wir ruhig auf 5. Überzeugt. Ja. Und das für den Filler. Schämt euch. Nö, heute Ja, nicht. übrigens, der Okia-Filler war 536. Okay, dann sind wir auch schon bei der dritten Mystery Tour von 2010. Das waren die Episoden 594, 595. Und die wird uns jetzt wieder Christian vorstellen. Genau. Dieses Mal geht's in die Präfektur Hiroshima. Und zwar fängt es so an, dass der Meisterdetektiv Kokoro Mori nach Hiroshima fährt zu einer Tour, um sich ein bisschen zu erholen, weil bei so viel Arbeit, die ein Meisterdetektiv hat, muss man sich natürlich auch mal eine Auszeit gönnen. Oh Mann, nur um schlafen und trotzdem, Mann. Die besuchen dann da auch viele Attraktionen, aber der eigentliche Grund ist dann auch im Hintergrund, dass ein Kamerateam mit dabei ist und die drehen dann eben eine Sendung für ein Reisemagazin. Und genau, und die besuchen dann verschiedene Attraktionen und das ist immer ganz süß, wie sich dann Colin und Ran vor der Kamera so geben und sich dann da amüsieren in Hiroshima und auch die verschiedensten Leckereien probieren. Und ja, dieses Kamerateam wirkt aber von Anfang an dann irgendwie ein bisschen verdächtig, wie das halt bei Colin immer ist. Man merkt es immer ganz schnell, welche Charaktere was zu verbergen haben. Genau, und zwar geht es dann darum, dann auch, dass vor 2 Jahren dann ein Unfall passiert ist, bei dem 2 Menschen ums Leben gekommen sind. Und diese beiden, die hatten dann eben einen Sohn und der glaubt nicht so richtig dran, dass das ein Unfall war. Und das Kamerateam oder einige daraus, die sollen damit verwickelt gewesen sein. Und deswegen passieren dann auch die verschiedensten mysteriösen Dinge. Das fängt dann damit an, dass das Getränk plötzlich versalzen ist, was die offen rumstehen hatten. Also, aber es wird dann auch brutaler natürlich, weil es ist ja auch Detektiv Conan, da muss man auch ein bisschen Gewalt dabei Ah sein, ja, ne? für die Fans, ne? Genau. Und ja, da passieren dann die verschiedensten Sachen und das hängt dann auch alles zusammen mit diesen 7 Weltwundern von Hiroshima. Und um die geht es ja dann auch letzten Endes in der Tour. Genau. Ich fand jetzt also ich gehe mal schon mal zur Bewertung rüber, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich fand den Fall nicht so wahnsinnig spannend eigentlich. Es war jetzt unterer Durchschnitt der Mystery Tour, würde ich sagen. Ich vergebe da 2,5 Detective Boys Abzeichen, würde ich sagen, von 5. Ich fand den Fall ein bisschen besser, als du ihn jetzt bewertet hast. Also ich fand ihn schon als einen der besten oder besseren Mystery Tour Fälle, weil es einfach mal nicht irgendwie die 3 üblichen Verdächtigen aus einem Detective Conan Film waren, sondern das Kamerateam war ja schon relativ groß. Es ging ja halt eben auch um diese 7 Wunder, deshalb waren es auch mehrere Personen, die in diesem Fall verwickelt waren. Das fand ich, hat es ein bisschen spannend gemacht und dass auch ziemlich viel da drin passiert. Und ich fand auch die Sache mit Sonoko, die ja eigentlich mitkommen wollte, ganz witzig, die dann am Ende irgendwas missversteht und auf einer ganz anderen Insel saß. Also ein bisschen Witz ist immer dabei. Und ja, ich persönlich würde der Folge 3,5 Detective Boys Abzeichen geben. Okay, gut. Dann kommen wir auch schon zur vierten Mystery Tour. Das sind die Episoden 640, 641 aus dem Jahr 2011. Und dazu wird uns jetzt Marcel etwas erzählen. Ja, und zwar reisen da wieder unsere Bekannten nach Okayama und Kurashiki, also Kogoro und Co. Und Conan und Ran natürlich. Da, ja, hat Kogoro natürlich erstmal wieder das Essen im Vordergrund, weil sie sind auf einer Gourmet-Tour, also praktisch wieder eine Erholungstour, wie auch die letzten beiden Mystery-Touren. Und Kogoro nimmt natürlich wieder das Essen in Angriff und das ganze Sake und Bier, was es da so alles gibt. Und während ihrer Erkundung der Stadt, also sie sind ja, wie gesagt, zur Entspannung da eigentlich, aber dann treffen sie natürlich auch wieder so ein bisschen auf so einen Zwischenfall und da ist eine Frau, die sich sehr mysteriös verhält. Also sie versucht bei einer fremden Person irgendwie das Handy ihr abzunehmen und das gelingt ihr dann natürlich nicht und sie wird dann zurückgewiesen. Aber als sie dann darauf ansprechen, stellt sich heraus, dass die Frau ihr Gedächtnis verloren hat. Das ist ja auch ein etwas seltenes Motiv, Gedächtnisverlust bei Detektiv Conan. Stimmt. Aber gab es schon mal, auch am Anfang, oder? In der deutschen Episode. Ich erinnere mich ganz stark. Das war, glaube ich, auch eine Da wurde die Filler-Episode. Frau, weiß ich nicht, aber die Frau wurde dann angefahren und auf einmal hat sie adäquat reagiert, ist im Auto ausgewichen und im nächsten Moment, oh, keine Ahnung, ich kann mich ja nicht so War das nicht auch in einem erinnern. Film so? Ich meine, Film 4 kann das nicht. Genau, das war Ah mit ja, Rande. verfehlen ihre Ja. Augen, ja. Da verliert ja Ran das Stimmt, dran Gedächtnis. war das, ja, genau. Schande über mein Haupt, dass ich das Genau, nicht und weiß. nachdem sie Sator sieht, wie Sator angeschossen wird von dem Psychologen von Shiratori. Oh, jetzt hast du ja schon gespoilert, wer da der Täter ist, also. Von einem Film, der über 10 Jahre alt ist, tut mir leid, hallo. In Deutschland erst ein paar Jahre, 5 oder so. Oh, sorry, Na, ich oh, meine, ich Gott. darf nicht hier Episoden spoilern, die auch 5 Jahre alt Ja, sind. jetzt mach mal weiter. Lassen wir das. Das verschieben wir auf nach den Conancast. Genau, das besprechen wir danach. Ja, so gut, es gab ein paar Gedächtnisverlustfälle. Ich glaube, jetzt auch der letzte Finity-Fall, da der eine mit dem Waldteufel, Stimmt, nicht? ja. Da hat der auch Finity. Angeblich hatte da Stimmt. das Gedächtnis verloren. Spoiler. Ja, wir Ja, genau. wollen ja wieder nicht. Okay. Tut mir leid. Wir spoilern jedes Mal. Sehr gut. Alles nach Plan. Alles Wow. noch lang. Ja, wie gesagt, die Frau hat Gedächtnisverlust und deswegen begleiten sie die erstmal ins Krankenhaus, um die ein bisschen zu behandeln und zu untersuchen. Und die bittet dann auch gleich Kogoro, ihr zu helfen, also auf die Sprünge praktisch zu helfen, was denn ihr Name überhaupt ist, den weiß sie nicht mal. Und zufälligerweise hat sie 8 Skizzen dabei, die sie selbst gezeichnet hat, also vor ihrem Gedächtnisverlust. Und anhand deren wollen sie eben so Orte besichtigen und also Zuordnung, was auf den Skizzen zu sehen ist. Dann haben wir wieder dieses Schnitzeljagd-Motiv oder Schatzsuche, dass sie so verschiedene Orte abklappern innerhalb der Region und ein bisschen Sightseeing machen dabei. Und während sie eben die Orte abklappern, treffen sie auf eine andere Frau, die hat ihr Gedächtnis, das ist nämlich die Freundin von ihr oder eine Freundin von ihr, und sie kann ihnen auch sagen, wer sie ist und dass sie eine wichtige Zeugin ist in einem Diebstahlfall. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, gibt sie nur vor, ihr Gedächtnis verloren zu haben, um irgendwie den Fall zu vertuschen oder so, also ist ganz interessant. Aber natürlich gibt's auch hier wieder einen mysteriösen Stalker mit Sonnenbrille und ich glaube auch Hut und allem Möglichen. Also verdächtiger geht's praktisch gar nicht. Und am lustigen Grinsen, wenn man den Hut und die Sonnenbrille abnimmt. Natürlich. Ja, und der steckt in der Mayoku, also die Frau mit Gedächtnisverlust, erstmal so einen Zettel zu im Restaurant unauffällig. Und als sie den dann sieht, trennt sie sich unauffällig von der Gruppe von Kogoro und Conan und Co. Und ja, dann ist sie auf einmal verschwunden. Und man sieht nur noch, wie sie so, ich glaube, zu dem Auto läuft oder so von dem Täter und er hält schon so hinter seinem Rücken so einen Elektroschocker und man weiß ja dann, wie es weitergeht. Sie wird wahrscheinlich entführt oder kann sie sich verteidigen? Können Conan und Co. sie retten? Das ist dann natürlich die Frage, die sich stellt. Ja, insgesamt ein sehr interessanter Fall, wie ich finde, mit Gedächtnisverlust, auch wieder Entführung und Spitzeljagd, was so dazugehört. Ja, ich würde sagen, 3 bis 4 ist er wert, auf jeden Fall. Ja, ich schließe mich da Marcells Meinung an. Ich würde auch 3 bis 4 Detective Voice Abzeichen geben. Ich fand das ganz süß mit der Schatzsuche nach Bildern. Da haben mir irgendwie ein bisschen die Detective Boys gefehlt, weil das würde so super zu denen passen. Dann, was ich hatte, war, ich hatte so die ganze Zeit, während ich das geguckt habe, ein schlechtes Gefühl, dass diese Mayuko ihren Gedächtnisverlust nur fingiert. Sie hat aber anscheinend tatsächlich einen. Ja, und wie es weitergeht, möchte ich eigentlich gar nicht spoilern. Also, es ist doch schon ziemlich interessant. Jetzt muss ich aber trotzdem kurz einwerfen. Wir haben die Detective Boys Ach gefehlt. nein, mich hat das nur so ein bisschen an die Detective Boys Filler erinnert. Episoden bekommen 5 Sterne. Also, ja, der Ausnahme-Podcast bei Conny News darf es Ich auch mal meine, geben. in der Storch-Mystery-Tour waren die eigentlich ganz lustig, so wie Genta sich die ganze Zeit vollgestopft hat und auch den Kasua Ja, bedrängelt hat. das, und Das war genau, sehr oh gut. ja, wollte ich gerade sagen. Kasua mit dem Geldbeutel, ja. Hat mich auch an den Opening erinnert, wo ja Kokoro Mori für die Ah Kinder ja. Eis kauft und am Ende auch etwas, Das war eigentlich dieser ein Kapitelfall, nicht? das dann im Opening umgesetzt wurde, weil sich dafür keine Anime-Episode gelohnt hätte. Ah, weiß ich nicht Band mehr. Auf jeden Fall, die 57, glaube Detective ich. Boys laufen noch Mori hinterher, weil sie ihn verdächtigt haben irgendwie. Und am Ende merken die, ach ja, es ist nur Kokoro. Und dann Oder schenkt er ihm das dann Eis. Neujahrsgeld, je nachdem. Ja, dann sind wir schon bei der fünften, nicht? Also bei der vorletzten. Das sind die Episoden 678 bis 79, also wir werden ja fast aktuell langsam. Und ja, da ging's wieder mit Kogoro ran und Conan ohne Detective Boys wieder. Diesmal nach Oh. Nagasaki, also noch weiter westlich in Japan. Und dort haben sie die Glover Garden besichtigt. Und währenddessen treffen sie zufällig auf eine Filmcrew, die dort ein, ja, Detektivdrama dreht, um Sakamoto Ryoma, den kennen wir vielleicht auch aus dem Manga. Ich glaube Band 70 und so, nicht? Ja, jedenfalls stolpern sie wortwörtlich da in das Stück rein, als Kogoro irgendwie, ich glaube, ein Gebäude oder so ein Tempel betritt, wo gerade Dreharbeiten sind. Und die sagen dann erstmal, Kat, das geht ja gar nicht. Aber als sich dann rausstellt, Kogoro ist der große Meisterdetektiv, dann kommen sie seltsamerweise auf ihn zu und wollen ihn bitten, ihnen zu helfen, denn die haben ein Problem. Nämlich ist der Filmcrew der Drehbuchautor abhanden gekommen, der ist spurlos verschwunden. Und ja, ohne Drehbuch kann es natürlich nicht weitergehen. Sie können nur. Nee. Aber anstatt die Polizei zu rufen oder Joch. irgendwie, ne? Vermisstenmacher, Küstenmacher, Alle warten auf irgendjemanden. Kogoro. Oh, Kunro Mori, ja. So läuft's bei Conan. Aber na gut. Ja. Ja, das Stück muss natürlich weitergehen. Sie wissen nicht, wie der Fall ausgeht und bitten daher Kogoro. Und das fand ich sehr ungewöhnlich, zu Schlussfolgern, wie das Drehbuch weitergehen sollte. Also sollte kein Mord aufklären, sondern praktisch ein Filmskript beenden. Das fand ich schon mal interessant. Und ja, er bietet ihnen eben die Hilfe an. Er schaut sich erstmal da im Hotelzimmer an, wo der Drehbuchautor eigentlich immer wohnt. Da finden sie dann verschiedene Zeitungen und Zeitschriftenausschnitte, die mit irgendeinem Diebstahl in Verbindung stehen. Und das ist schon mal sehr mysteriös. Und kurze Zeit später kriegen sie dann tatsächlich die Fortsetzung des Skriptes zugesendet, also anonym. Also offensichtlich ist der Drehbuchautor irgendwo und wird entweder gezwungen weiterzuschreiben oder er kann sich irgendwie helfen und das geheim schicken. Ja, oder er versteckt sich einfach Oder nur, das, ne? ja. Er will nichts mehr mit denen zu tun haben oder man weiß es ja nicht. Genau. Kann alles sein. Geht ihn auf den Keks, ne? Drehbuch, Blöde Leute, ja. können mich alle Will mal. nur meine Bezahlung haben, Oh lasst mich Mann. sonst Ruhe. Oh Ja, aber Mann. es kommt schon so ein bisschen Oh raus, dass Mann. er offensichtlich ja doch so versteckte Botschaften drin versteckt. Also ist er doch offensichtlich doch irgendwie unter einer Entführung oder sowas. Also er kann offenbar nicht offen schreiben, aber versucht es so in kurz zu notieren. Ja, dann kommt zu einem weiteren Zwischenfall, als einer von der Filmcrew niedergeschlagen wird und dann ist zufällig Ran in der Nähe. Und sie gerät dann in Hauptverdacht, eben den Mann da niedergeschlagen zu haben. Das ist Oh, natürlich. ja, könnte man ihr auch nicht übel Ja, nehmen, oder? klar. Ranmori haut hier Bin ja gern im mal zu. Karate-Kick. So sieht's aus. Wie Okia. Oder Sera. Oder Sera. Ja, auch nicht. Ja, und dann ist halt die Frage, ist Ran die Verdächtige? Oder wirklich auch die Entführerin? Nicht die Entführerin, was rede ich denn? Ist sie wirklich da der Täter gewesen? Und Conan versucht es natürlich mit Beweisen zu widerlegen. Das passiert dann im zweiten Teil, das wollen wir nicht spoilern. Also im Gegensatz zur letzten Tour vielleicht ein bisschen schwächer, es war ein bisschen kompliziert, einerseits mit den Namen und so, mit den ganz vielen Leuten. Aber ja, Gedächtnisverlust war natürlich auch ein bisschen interessanter als so eine Filmcrew, wo so kleinere Sachen passieren. Also ich würde hier mal glatte 3 geben für. War trotzdem unterhaltsam und wendig, also viele Wendungen, aber vielleicht nicht ganz so gut wie die davor. Ja, und 3 von 5 ist so lange nicht Ja, schlecht, ne? also es war Also. auf jeden Fall sehenswert. Ich würde auch auf 3 von 5 wahrscheinlich gehen. Fand die Episode an sich nett, gut aufgemacht, mal was ganz anderes als sonst, eben mit dem Tatort oder den Ermittlungen, die Kokoro dort anstellen soll. Irgendwie hat den aber bisschen der, den hat die Episode bisschen den Reiz verloren dann im Laufe der Zeit und eine typische Filler-Episode eben. Also nicht im negativen Sinne, sondern im positiven. Also 3 von 5 Detective Boys Abzeichen. Wobei die gar nicht vorkommen. Stimmt, die kommen diesmal auch wieder nicht vor. Hast du sie Oh. vermisst? Pff, eigentlich nicht, nö, also. Ich meine, Ran hat sich zwar ein bisschen Oh. verkleidet, aber ich hätte jetzt nicht noch die Detective Boys. Da hatten wir diese eine Folge auch im deutschen Fernsehen, nicht? Mord im Theater, die war schön. Da hat auch Conan so eine Freundin und der musste sich dann auch als Mädchen verkleiden. Aber, ja, hier hätte ihn die jetzt nicht irgendwie reingepasst, finde ich. Was mir hier gerade auffällt, also ich habe, also hobbymäßig habe ich nicht alle Orte der Mystery-Touren im Kopf. Nach Hiroshima ist ja nun auch die zweite Atombombenstadt Nagasaki mit dabei. Finde ich eigentlich einfach ganz erwähnenswert. Na, ich meine, also Ist mir gerade so Nagasaki ist aufgefallen. ja schon eine sehr wichtige japanische Stadt. Zum Beispiel wurden da auch historisch, Ja, also ja. als Japan sich ein bisschen abgekoppelt hat vom Westen, haben da die ganzen Holländer gewohnt. Also es waren praktisch die Holländer, waren die Oh. einzigen aus dem Ausland, die noch in Japan waren. Also hauptsächlich, sagen wir Das mal, wusste die ich jetzt einzige nicht. größere Gruppe. Da weißt du Sachen. Ah Ne? ja. Wow. Insofern war Nagasaki immer so ein wichtiger kultureller Ort, wo denn die Holländer immer so eher das Wissen aus dem Westen weitergegeben haben nach Japan. Man kann sagen, es war auch eine westliche, westlich auch orientierte Stadt dann, Genau. oder? Finde ich so klasse. Würde da auch dann Handel viel betrieben, oder? Genau, Nehme also ich durch die an. westliche Lage war es natürlich auch ein wichtiger Ja. Handelsknotenpunkt denn auch immer. Wow. Wieder was Ja, gelernt. nicht? Also auch durch die Mystery-Ton kriegt man immer so ein bisschen was mit. Ja, klasse. Gut, wir haben noch eine Mystery-Tour vor uns. Ja, genau. Und zwar geht es weiter mit der letzten und bis, also bisher letzten, Bisher, ja. sechsten Mystery Tour. 720 und Oh. 721 waren die Episoden, die lief erst letztes Jahr im japanischen Ja. Fernsehen. Da ging es dann Vor nach einem Monat Aso erst ungefähr, oder, ja, eineinhalb letztes Monaten, Jahr ja. klingt immer so weit weg. Noch ganz frisch. Genau. Ja, letztes Jahr, also Ja, deswegen sage ich vor es, ja. kurzem, ja. Und zwar geht es da um eine Mystery Tour von Feuer und Wasser, wo einer bekannten Lebensmittelfirma, also im Reich von Detective Conan bekannten Lebensmittelfirma, ein USB-Stick mit vertraulichen Daten geklaut wurde, das sich jetzt in einem Plüschtier befindet. Und dafür will dann der Entführer dieses Plüschtieres Lösegeld haben. Diese Übergabe findet dann auch statt. Allerdings wird sie durch, wie soll das anders sein, die Detective Boys gestört, die gerade zufälligerweise vor Ort sind, um eben diesen Deal zu unterbrechen. Natürlich nicht willentlich, sondern unfreiwillig. So kommt es dann dazu, dass das alles eskaliert, Ayumi sich schuldig fühlt. Weiterhin wird noch ein Junge in diese Entführung verwickelt, der zufälligerweise Justin heißt, ein sehr interessanter Name. Ja, dann war doch dieser blöde Zufall, nicht? Die Detective Boys sind am gleichen Ort, wo der Übergabeort stattfindet mit der Austausch des Lösegelds und so. Dann sind das gleiche Plüschtier dabei wie der Entführer, stolpern zufällig noch und das Plüschtier wird auch dann ausgetauscht, nicht? Und dann kommt es später noch zur Entführung des Jungen, weil er das Plüschtier dann besitzt. Dann geht es eben darum, diesen Jungen zu befreien aus der Hand des Entführers, wie schon in vielen Mystery-Touren zuvor. Und anderen Finanzen vor. Genau, es gab schon zahlreiche Fälle mit Entführung. Ein eher durchwachsener Filler, der vielleicht gerade noch so die gnädigen 3 von 5 Detective Boys Abzeichen, die diesmal auch wieder dabei sind, bekommt. Also ich würde auf 3 von 5 Detective Boys Abzeichen gehen wollen. Ja, der Fall ist ja noch relativ frisch, also ich erinnere mich noch recht gut daran und muss sagen, dass ich doch ein bisschen ernüchtert war. Also von der Mystery Tour hatte ich mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet und da sind diese ganzen Zufälle zusammenkommen, okay, ja, ist ein Fall an sich und da passiert es, aber ja, es wirkte schon so ein bisschen komisch und die erste Episode war bis zum Ende hin auch, da ist nicht viel passiert, bis dann halt das Plüschtier ausgetauscht wird. Und ich würde sogar, glaube ich, nur zwei wahrscheinlich geben, zwei Detective Boys Abzeichen. Ja, also Erpressungen und Entführungen finde ich eigentlich sonst immer ganz gut, aber ich war von dem Fall auch nicht so begeistert. Also scheinbar lag es nicht an mir. Irgendwie waren keine Überraschungen dabei, oder? Ich fand ihn einfach, der hatte keine Überraschungen zu bieten, der Fall. Ich fand die Auflösung auch nicht so spannend irgendwie. Man hat dieses Plüschtier gesehen. Oh ja, er wird jetzt auf keinen Fall stolpern und das Plüschtier austauschen, dachte ich mir dann auch. Genau Genau, das ist man hat passiert. drauf gewartet, Da habe ich mir ja. fast schon die Hand vors Gesicht geschlagen. Zufälligerweise haben auch die beiden genau das gleiche Plüschtier, das man nicht verwechseln kann, wenn die beiden auf dem Boden liegen. Also, Und ja. der Täter achtet dann natürlich nicht drauf oder nimmt beide mit. Er nimmt natürlich nur eins mit und ach, das ist so unlogisch. Ich würde fast sogar einen Stern geben. Stimmt. Also das ist Ja, ich habe jetzt 2,5 Detective Boys Abzeichen, vergebe ich jetzt mal. Ansonsten, ja, es war ganz spannend, aber es war nichts Besonderes, das war ein Filler halt. also ein Filler, der auch mal wirklich als Filler gewertet werden kann und nicht als Mystery Tour. Genau, aber die Mystery Tour hatte ja ein paar gute Fälle schon dabei, einfach. Haben wir auch gesehen jetzt in den letzten Ja, Episodenzusammenfassungen. also zusammenfassend kann man sagen, die Mystery Tour hebt sich doch teilweise sehr positiv von den sonstigen Filler-Episoden ab. Vor allem auch, dass zwei Teile sind, finde ich. Zweiteilige Filler-Episoden sind im Regelfall, wie ich finde, deutlich besser als einteilige. Dreiteilige sind natürlich noch besser, wovon es aber bisher nur einen Fall gab, aber das mal außen vor gelassen. Ich würde ehrlich gesagt sogar noch so weit gehen, dass sich manche Mystery Touren, vor allem die zweite, die mir eigentlich am meisten gefallen hat, sogar auch von manchen Manga-Fällen, vor manchen Manga-Fällen nicht verstecken muss, meiner Meinung Ja, und nach. vor allem auch mal eine gute Abwechslung, da es sich meist um Entführungen Ja. handelt, man in andere Städte kommt oder andere Präfekturen und dadurch immer nicht von diesem Mordgedanken mit drei Verdächtigen abhängig ist, dass einfach mal ein bisschen Abwechslung herrscht. Wie du auch, finde ich, ebenso die zweite Mystery Tour mit der Storch-Rätselreise am besten von allen. Ja, die hat mir immer noch am meisten Und gefallen. wir sind uns wohl auch einig, die letzte, die sechste war ein bisschen schwächer, aber Ausnahmen bestätigen ja. Habe ich persönlich noch nicht Ja. gesehen. Kannst ja noch nachholen und. Ah, jetzt wohl eher Also, nicht. die Frage ist, ob sich diese Mystery-Touren jetzt auch wieder zum Standard-Filler-Klischee hin entwickeln, also schlechte Episoden, die man nicht unbedingt sehen braucht, oder ob doch mal wieder ein richtiger Kracher kommt, so wie eben die ersten Mystery-Touren, die doch noch recht ansehbar waren. Also ich glaube nicht, dass eine Standardisierung zu befürchten ist, weil eigentlich der Stellenwert der Mystery-Touren ist ja bekannt. Die wird ja auch genutzt durch die realen Mystery-Touren. Also ich denke, da steckt schon noch Fleiß dahinter, schon noch Mühe dahinter. Und ich denke auch, dass wir von der nächsten Mystery-Tour, die ja am Ende von diesem Jahr kommt, dass wir von der auch einiges wieder erwarten können. Ja, es hängt, denke ich, auch. Da gehe ich positiv Es hin. hängt wahrscheinlich auch immer so ein bisschen davon ab, wer denn der Schreiber ist für den Inhalt der Mystery-Touren. Es gibt ja verschiedene Gut, da, Filler. davon hängt es ja immer ab. Ja. Davon hängt jede einzelne Klar, jede Episode ab, ne? Episode. Von der Umsetzung. Also, Wenn es eine eben. Manga-Vorlage gibt, ist klar, dass man nicht stark davon abweichen kann, aber bei der beim Drehbuch, das man Kokoro zu Ende schreiben muss oder auch nicht, kommt es ja wirklich sehr, sehr stark auf die Person an und die Ja. Gedankengänge, ob man mit Aoyama mithalten kann, ansatzweise, sage ich Oder mal, eben nicht, oder eben ne? nicht, was man dann auch so klar auf den Tisch legen muss. Und auch merkt, klar auf dem Tisch, ne? Ja klar, an der Also Bewertung bei von uns. manchen In von. jedem News-Podcast Ja, bewerten wir ja die genau. jeweiligen Episoden, die gerade in Japan nur ausgestrahlt worden sind. Und da merkt man dann auch, wenn wir ein bis zwei Detective Boys Abzeichen oder was ich was vergeben. Die sollten sich das mal anhören, was wir zu bewerten haben. Ich glaube auch. Wir schicken den das mal und in einem Papierkorb, ne? Plüschtier auf einem USB-Stick schicken wir den das und Oh, vertauschen das dann bei genau. der Post. Ja, dann möchte ich noch kurz auf die reale Mystery Tour eingehen, die es in Japan jährlich gibt, und zwar von April bis November. Da wird die Mystery Tour, die dann jeweils Ende des Jahres stattfindet, im Anime sozusagen vorgespielt. Da kann man sich als Reisende eintragen und dann jeweils in diesen Ort fahren, der dann eben auch in der Mystery Tour, die es dann im Anime zu sehen gibt, Ort des Geschehens ist. Das heißt, in den letzten Jahren waren das dann eben Aso, Sechs Kumamoto, Orte, Nagasaki ja. und die verschiedenen Städte jeweils. Dann findet dort eine geführte Tour statt, bei der ein gewisses Rätsel gelöst werden muss. Wie genau das abläuft, weiß ich jetzt nicht. Ich war noch nicht auf so einer Mystery Tour. Auf jeden Fall, soweit ich das gehört habe, soll es dort auch um Conan, Kogoro und die weiteren Charaktere gehen, die dann Hinweise geben oder irgendwie in den Fall involviert sind. Inwiefern das der Fall ist, kann ich wie gesagt nicht sagen. Und dann muss man das Rätsel, das einem dort gestellt wird, lösen als Reisender. Und wenn man das schafft, dann erhält man am Ende der Mystery Tour einen besonderen Preis. Zum Beispiel einen Schlüsselanhänger, einen Stoffbeutel, einen Conan-Fächer oder verschiedene Kleinigkeiten einfach, die auch mit Conan in Verbindung stehen. Zum Beispiel gab es jetzt auch neulich ein Buch mit Texten von Minami Takayama, Oh, was das ich ist ja sehr schon interessant wow. fand. Ja, die Sängerin von Tunix, aber auch vor allem die Synchronsprecherin von Conan Edogawa, ne? Genau, ja, Eine im große Ehre, Japanischen. wow. Ja, und wer aber nicht das Rätsel lösen kann, der erhält natürlich noch einen kleinen Trostpreis. Noch kleiner als ein Schlüsselanhänger, Ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ein Kugelschreiber oder sowas. Also, Mann. wahrscheinlich ist der Schlüsselanhänger der Trostpreis, ja. Also so sieht dann die reale Mystery Tour aus. Für dieses Jahr ist noch nicht bekannt, wohin die Mystery Tour denn gehen wird. Das entscheidet sich eigentlich erst in den kommenden Monaten bis kurz vor Start der Mystery Tour und von April bis November. Also man hat wirklich über ein halbes Jahr Zeit, dann auch den Ort zu besuchen. Kann sich dann auch frei nehmen, wenn man mal oder übers Wochenende dahin reisen und dann die Mystery Tour dort hautnah erleben. Und am Ende der Mystery Tour gibt es natürlich noch für jeden Teilnehmer den Hinweis darauf, obligatorisch, dass im November oder Dezember auch die Anime-Episoden dann im Fernsehen zu sehen sein werden. Oh Wunder. Warum ist man überhaupt bei der Mystery Tour gewesen? Ja, soweit zur realen Mystery Tour. Ja, ich würde sagen, als deutscher Conan-Fan oder allgemein Conan-Fan kann man ja von sowas nur träumen, oder? Also irgendwo hingehen, einen Conan-Fall live spielen oder vorspielen quasi, der dann im Anime ja dann erst später nachgespielt wird. Also klasse, also wow. Also wenn ihr mal die Chance habt, in Japan zu sein und das vielleicht auch über längere Zeit und nicht über ein Wochenende, dann könnt ihr gerne mal in die jeweilige Präfektur oder in den Ort reisen, wo dann das gerade stattfindet und an der Mystery Tour teilnehmen. Das fände ich für mich persönlich auf jeden Fall sehr interessant und wenn ich nach Japan reisen würde in der nächsten Zeit, würde ich auf jeden Fall so einen Besuch mit einplanen, wenn ich mir den Ort. Muss man da nicht Japanisch können? Ja, will gerade sagen, plan ja auch die Japanischkenntnisse ein. Ja, da muss ich natürlich. Oder ich nehme einen Dolmetscher mit, das kann natürlich noch passieren. Marcel, wollen wir nicht mal nach Japan? Würde sich anbieten. Ja, Ich ich komme auch komme dann mit. auch mit, wenn ich dann in 5 Jahren mit dem Studium fertig bin. Conan News Ghost Mystery Tour. Alles klar. Okay, dann planen wir das einmal in 5 Jahren ein. 2019 machen wir die Mystery Tour, wenn es sie dann noch Ich gibt. gehe mal Ja, wenn davon es noch aus. passiert, Müssen wir ja, aber auch kann mal man sagen. Goshos Heimatstadt besichtigen, Ja, nicht? Mit dem puh. Konnen-Museum und alles, was da ist. Haltet ihr Oh es für ja. wahrscheinlich, dass es die Mystery Tour noch über längere Zeit geben wird? Ich bin da recht zuversichtlich. Also ich glaube schon, dass sie bis Ende des Animes noch erhalten bleiben wird, ja. Denke auch, hat sich etabliert und bei den Filler-Episoden ist auch besser als solche Einteiler. Mal solche Zweiteile und wenn die dann noch thematisch eine Vorlage haben, dann sollte man es auf jeden Fall nutzen, finde ich. Und es ist ja bei den Mystery-Touren definitiv der Fall, ne? Ja, und Orte gibt's noch Also genug. Vorlage, jawohl. Was man dazu auch sagen muss, bisher war es ja eigentlich so, dass sich die Mystery-Touren eher auf den Westen von Japan konzentriert haben. Das heißt, nördlich von Tokio passierte bisher eigentlich überhaupt gar nichts. Da könnte man auch auf jeden Fall mal hin. Nochmal nach Hokkaido oder so, das wäre auf jeden Fall mal was. Hokkaido, ne? Ja. Ja, da könnte man Takagi kurz retten. Genau. Per Hubschrauber. Ja, natürlich. Und nicht in einem Conan-Film. Das ist auch. Oder die Familie besuchen von dem Clan mit dem Schiff. Kennt ihr die Folge noch? Das Albtraumschiff und so nicht. Wer kennt Die diese wohnen Folgen doch jetzt nicht? in Hokkaido, ne? Das haben sie doch mal gesagt. Stimmt, da Und die schicken ja auch dann in der Folge hat sie einen später, Brief geschickt. so 20 Folgen später oder so, schicken die auch dann eine Postkarte an die Familie Mori. Auch ganz Das finde interessant. ich immer nett, wenn es solche Anspielungen auf ältere Fälle gibt. Ja. Was aber leider, leider, leider so selten Ich fände es ist. eigentlich auch sehr schön, wenn Conan mal so ins Ausland gehen könnte. Und zum Beispiel zu den Reichenbachfällen oder London oder so hatten wir ja schon. Ja, Aber es oh ist ja aus ja. verschiedenen Gründen leider nicht möglich. Conan hat keinen Pass. Und man kann ja natürlich eine Mystery Tour, denn eine wirkliche, nicht im Ausland veranstalten. Das wäre zu teuer. Was mir noch besonders aufgefallen ist bei den Mystery-Touren, war eine Folge, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, wo Genta von Pferderindfleisch gesprochen hat. Ach ja. Ich weiß nicht, ob euch das in Das Erinnerung war die geblieben ist. zweite, War, glaube oder? ich, auch in Das war der auf jeden Storchtour Fall. oder in der dritten, in einer der beiden. Ich glaube, Es war ah, die die zweite. Storchtour kann gut sein, ja. Da hat er sich verlesen bei Wo den Schriftzeichen und dachte. fand ich sehr Genau, es war interessant. die zweite. Pferd im Rindfleisch. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Also. Es gab doch, glaube ich, einen Seelöwen, der Genta-Kun hieß, der wurde dann auch mit der verglichen. Ja, genau. Ach ja, stimmt. Auch viel Witz in den Episoden, wobei das mit dem Pferderennfleisch natürlich nicht so beabsichtigt war, mit der Anspielung auf Deutschland. In Europa, ne? Nicht nur Deutschland. Ich würde sagen, wir sind soweit mit den Mystery-Türen durch. 6 gibt es bisher. Scheint so, ja. Weitere werden auf jeden Fall noch folgen. Ist auf jeden Fall anzunehmen. Und generell kann man sagen, dass wir sehr angetan sind von den Mystery-Touren. Ich denke, ich spreche da für uns alle. Und freuen Jawohl. uns auf jeden Fall auf die kommenden Episoden rund um die Mystery-Tour. Mal sehen, wo es dann dieses Jahr hingeht. Wir dürfen gespannt sein. Erfahrt ihr auf jeden Fall bei uns auf connennews.org, womit ich auch direkt bei den Verweisen bin. Wir haben ein Connen-Wiki, connenwiki.org. Wir haben ein Connen-Forum, connenforum.org. Bei Twitter sind wir zu finden, twitter.com/connennews/connenwiki/connencast. Also jeweils einzeln, nicht alles hintereinander. Bei Facebook sind wir zu finden als facebook.com/connennews, bei YouTube youtube.com/connennews. Und damit bin ich auch durch für heute. Ja. Sage tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, bis Ciao. Zum nächsten Mal. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Ciao. Kann ich stoppen, Outer City? Dann drücken wir auf Stopp. Clemens ist nicht da, Junge. Ich glaube, es kam dann auch zu einer Entführung, nicht von Hauptcharakteren. Ich wollte jetzt nicht sagen, wer genau. Ja. Marcel ist der Spoilergott. Ja, schon immer, ja. Ja, es war jetzt zumindest die Fallaufklärung. Also. Er spricht immer das aus, was andere nicht sagen wollen, nicht direkt. Das ist wirklich wahr, ja.